Ich weiß, dass ich Anfang 14 war, glaube ich. Und das war mit meiner besten Freundin wirklich das erste Mal. Aber da ist nicht viel passiert. Also beim ersten Mal habe ich gar nichts gemerkt. Anfang 15. Und dann habe ich halt immer so am Wochenende geraucht mit meinen Freunden zusammen. Und dann hat sich das immer mehr gesteigert dann mit der Zeit. Zum Schluss habe ich wohl jeden Tag ein paar Mal am Tag einen Joint geraucht. Also unter der Woche, weiß ich nicht, drei vielleicht am Tag und dann am Wochenende, wenn man in die Diskos geht oder so, so lange wach ist und durchmacht, also da kommen dann schon ein paar mehr zu. Dann waren das also acht vielleicht, also nicht alleine natürlich geraucht, sondern halt mit Freunden geteilt, aber das war schon ziemlich viel dann. Nicht nur bei Christina Lindberg kam die Abhängigkeit schleichend. Wahrhaben wollte sie das nicht. Ich kiffe, weil es mir Spaß macht, sagte sie, so wie auch Raucher ihren Tabakkonsum erklären und die Abhängigkeit leugnen. Während der Konsum von Opiaten zurückgeht, greifen mittlerweile immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene zu Cannabis. Die Zahl der Konsumentinnen und Konsumenten ist in den vergangenen 10 Jahren um 70% gestiegen. Schaut man nur auf die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sind es sogar 170%. Immer mehr geraten dabei in eine Abhängigkeit von der Droge und suchen Hilfe. Eine Hilfe, wie sie zum Beispiel die Drogenambulanz am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf bietet. Professor Rainer Thomasius ist der Leiter der Ambulanz. Wir sehen in der Hamburger Ambulanz für drogenabhängige Jugendliche und junge Erwachsene 800 Behandlungsfälle pro Jahr. Und im Bereich der illegalen Drogen stehen die Anfragen durch Cannabiskonsumenten ja mittlerweile auf dem Platz Nummer 1. Die Zahl der ratsuchenden Cannabiskonsumenten hat sich in den vergangenen 10 Jahren verachtfacht. Doch Experten wie den Diplompsychologen Andreas Gantner beeindruckt das wenig. Er arbeitet seit 20 Jahren im Berliner Therapieladen mit Cannabisabhängigen und sieht die enorm gestiegene Zahl der Ratsuchenden nicht als Beleg für einen ebenso starken Anstieg des Problems. Der Anstieg ist eben durch die bessere Wahrnehmung, durch bessere diagnostische Prozeduren, durch eine größere Sensibilität auf Seiten der Beratungsstellen, auf Seiten der Berater zu erklären. Man schaut genauer hin, ja. Man schaut auch in der Jugendpsychiatrie genauer hin und dadurch sozusagen werden Probleme überhaupt mehr einfach auch zur Kenntnis genommen, die schon vorher auch da waren. So entpuppt sich die vermeintlich schlechte Nachricht, fast 800% mehr Cannabis-Klienten, zunächst einmal als eine gute. Die Zeiten sind vorbei, in denen Drogenberater Jugendliche wegschickten, weil sie ja nur Cannabis nahmen. Gleichwohl ist unbestritten, dass die Zahl der abhängigen Cannabiskonsumenten stark zugenommen hat. Auf etwa 400.000 schätzen Experten die Zahl der Suchtkranken. Viele konsumieren beinahe täglich und rauchen im Durchschnitt 10-mal am Tag. Das ganze Leben spielt sich im Rausch ab, wie Professor Thomasius erläutert. Heute wird völlig zügel und maßlos mit unter 5 bis 6 Gramm Cannabisprodukte genommen und junge Leute, die morgens aufwachen, den ersten Bon rauchen, im Verlauf des Tages 5 bis 6, manchmal sogar noch mehr Gramm konsumieren, abends, wenn sie ins Bett gehen, den letzten Bon konsumieren. Und im Übrigen ist den ganzen Tag über nichts weiteres passiert als massiver Cannabiskonsum und Beschaffung dieser Substanz. Die Jugendlichen verbringen ihren Tag ziel- und planlos, völlig interesselos, wenig konstruktiv. Solch ein Leben für und mit der Droge bleibt nicht ohne Folgen. Die Jugendlichen leiden unter massiven Entwicklungsstörungen. Sie sind in einem Alter, in dem wichtige Lebensaufgaben vor ihnen liegen. Sie beginnen, sich allmählich vom Elternhaus zu lösen. Dafür müssen sie einen tragfähigen Freundeskreis aufbauen. Sie sollen sich mit ihrem zukünftigen Beruf auseinandersetzen, sich zumindest eine Vorstellung davon machen, wo es für sie hingehen könnte. Und schließlich sollen sie auch noch die ersten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht sammeln. Alles in allem kein kleines Programm. Wenn hier massiv Cannabis konsumiert wird, dann werden die einzelnen Entwicklungsaufgaben nicht angegangen, nicht angepackt, nicht durchlaufen und am Ende steht eine massive Identitätsstörung. Die Jugendlichen, wenn sie mit 22 Jahren dann beispielsweise nach 7-jährigem Cannabismissbrauch bei uns in der Ambulanz erscheinen, weisen dann nach wie vor den Entwicklungsstand eines 15-Jährigen, 16-Jährigen auf. Sie sind gewissermaßen in ihrer Entwicklung dort stehen geblieben, wo sie in den massiven Cannabismissbrauch eingetreten sind und fühlen sich dann, das beschreiben sie so, wie in einer Nussschale ohne Ruder sitzend auf dem großen Ozean schwappend, völlig hilflos, völlig steuerlos. Ich habe eine Erstörung bekommen als erstes. Ich habe mich abgekapselt von meinen Freunden. Vielleicht auch zum Teil wegen der Erstörung oder beides zusammen. Und irgendwie, ich wurde halt schlecht in der Schule. Ja, bis hin halt dann zu meiner Krankheit. Ja, dass ich psychotisch wurde, ne? Das war dann halt auch noch die Konsequenz daraus. Ich habe irgendwie mir Sachen eingebildet und ich habe gedacht, jeder kennt mich, spielt ein Spiel mit mir und alle haben irgendeinen Plan und ich bin irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so. Ja, alle können meine Gedanken lesen, habe ich gedacht. Ja, halt schlimme Sachen. Also ich konnte dann nicht mehr rausgehen. Ich habe dann nichts mehr gegessen einen Monat lang, weil ich gedacht habe, das darf ich nicht oder was weiß ich. Und also so komische Sachen halt. Viele Eltern erkennen nicht, dass ihre kiffenden Kinder ein ernstes Problem haben. So ist es auch der Mutter von Christina, Lisa Lindberg, ergangen. Ich hatte also meine beiden Töchter über Drogen informiert und ich habe sehr eindringlich über die harten Drogen geredet und sehr davor gewarnt. Und die Gefahren von Cannabis habe ich eher bagatellisiert oder da sah ich keine großen Risiken, denn ich ging davon aus, dass man damit ja gar nicht in Versuchung kommt, das zu missbrauchen. Dementsprechend wurde das vielleicht auch falsch aufgenommen. Dass Eltern die Gefahren des Cannabiskonsums unterschätzen, beobachtet auch Professor Thomasius bei seiner Arbeit am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Eltern warnen vor Alkohol und Zigaretten, sie warnen vor Heroin, das jahrzehntelang die öffentliche Aufmerksamkeit in der Drogendebatte auf sich gezogen hat. Kiffen sehen sie als nicht so problematisch an. Für die ehemalige Drogenbeauftragte der Bundesregierung und jetzige parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, Marion Kaspers-Merck, ist die Verharmlosung von Cannabis ein Grund dafür, dass in den 90er Jahren immer mehr Menschen zu Cannabisprodukten gegriffen haben. Wiederholt hat Marion Kaspers-Merck in den vergangenen Jahren deshalb auf die wachsende Zahl von Cannabiskonsumenten hingewiesen. Ich glaube schon, dass die Verharmlosung der Cannabis-Risiken ein Grund waren, dass viele Jugendliche dachten, na ja, was in den Niederlanden erlaubt ist, kann nicht schädlich sein. Aber auch, dass praktisch eine Eltern- und Erziehergeneration, die immer dachte, na ja, das ist ja harmloser als Alkohol trinken oder es gibt überhaupt keine Schäden, die bekannt sind, dass die auch dazu beigetragen hat, dass das Thema nicht ernst genug genommen wurde. Früher wurde Cannabis gerne als sogenannte weiche Droge bezeichnet. Gerade deshalb gilt sie heute noch für viele Eltern und Lehrer, aber eben auch unter Jugendlichen selber als ungefährlich. Bei Jugendlichen ist der Joint fast ähnlich akzeptiert wie die Zigarette, sagt der Bielefelder Sozialwissenschaftler und Jugendexperte Professor Klaus Hurlmann. Ich denke im Wesentlichen, weil junge Leute wissen, dass das andere auch tun, dass ein Gewöhnungseffekt, der hier im Spiel ist. Und es ist eine Substanz, von der man sagt unter Jugendlichen, die ist angenehm, damit kannst du dir Stress vom Leibe halten, damit bist du nicht so unter Druck, du hast hier ein probates Mittel, es ist nicht sehr gefährlich, zeigen alle Studien. Bei Jugendlichen gilt Cannabis als ziemlich harmlos nach wie vor. Für die Mehrheit der Cannabiskonsumenten ist die Droge langfristig harmlos. Während der überwiegende Teil von Zigarettenrauchern abhängig wird, können die meisten Cannabiskonsumenten in der Tat jederzeit von dem Stoff lassen. Sie wollen nach der Überzeugung von Professor Hurlmann vor allem Spaß haben und mit der Droge ihre Alltagsbelastungen abfedern. Da dürfte der Hauptgrund liegen, wenn man es mal zusammenfasst aus den Studien, weswegen wir diesen immer weiteren Anstieg des Cannabiskonsums haben. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen westeuropäischen, jetzt auch langsam in den osteuropäischen Ländern und auch in den USA und in Nordamerika. Der Anstieg des Cannabiskonsums ist vor allem in den reichen Industrieländern zu beobachten. Gerne reden Experten dort beim Thema Drogenkonsum über den Alltagsstress der Jugendlichen, über familiäre Probleme oder über die Angst, leistungsmäßig nicht mithalten zu können. Das alles ist richtig. Doch bei dieser Sicht gerät schnell die materielle Seite des Problems aus dem Blick. Der Konsum von Cannabis kostet Geld, und Jugendliche verfügen heute über mehr Geld als jede andere Generation vor ihnen. Von den geringen Lohnzuwächsen ihrer Eltern in den 90er Jahren haben die Kinder und Jugendlichen nichts mitbekommen. Ihr verfügbares Einkommen, Taschengeld, Zuwendungen der Großeltern und selbstverdientes Geld, ist Jahr für Jahr deutlich gestiegen. Die Kaufkraft eines 15-Jährigen von heute ist um ein Vielfaches höher als die eines ebenso alten Jugendlichen vor 20 oder 30 Jahren. Eine der Antworten auf die Frage, warum Jugendliche heute vermehrt kiffen, lautet deshalb ganz einfach: Sie tun es nicht, weil ihre Probleme und Schwierigkeiten immer größer werden, sondern weil sie sich diese Ablenkung von den Problemen und Schwierigkeiten ihres Alltags schlicht leisten können. Außerdem hat Cannabis bei vielen Jugendlichen das Image, ein angesagter Stimmungsverbesserer zu sein. Und gute Laune, kritisiert die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Sabine Betzing, SPD, ist für viele Jugendliche heute Pflicht. Da ist eigentlich ein Problem überhaupt bei sämtlichen Drogen oder so und auch Suchtmitteln. Dieses Image oder dieses Gefühl, ja, man muss einfach gut drauf sein, ne? Man darf keine schlechte Laune haben, man muss nicht irgendwie mal so, oh, mir geht's heute nicht so gut, sondern ist einfach, ne? Man muss immer fit sein, immer lustig, immer Party machen wollen. Und wenn Sie heute jemanden fragen, wie geht's dir, dann erwartet eigentlich der Fragesteller nie, dass man sagt, heute ist nicht so mein Tag, ne? Dann muss immer heißen, ich bin gut drauf. Dieses Gut-Drauf-Sein scheint vor allem für männliche Jugendliche heute ein echtes Problem zu sein. Sie stellen immerhin 85% der Ratsuchenden in Beratungsstellen. Mit der männlichen Rolle besser klarkommen, Eindruck schinden, sich entspannen, dazugehören, die individuellen Motive für den Konsum von Cannabis sind vielfältig. Zum Teil sind es gerade die schulisch oder beruflich weniger erfolgreichen Jugendlichen, die in einen massiven Konsum von Cannabis flüchten. Und zunächst geht die Rechnung der Konsumenten ja auch auf. Sie fühlen sich mit Drogen einfach besser. Cannabis regt das Belohnungssystem im Gehirn des Menschen an. Das Gehirn produziert dann, vereinfacht gesprochen, Glücksgefühle. Doch wer sich angewöhnt, Glücksgefühle häufig von außen herbeizuführen, der ist irgendwann nicht mehr in der Lage, Glück auch auf einem natürlichen Weg zu erleben. Er kennt weder die Freude des Sportlers, der einen Erfolg erzielt hat, noch das Glücksgefühl bei einem schulischen Erfolg. Für beides müsste sich der Cannabis-Abhängige anstrengen, und dazu ist er häufig nicht mehr in der Lage. Eine Abhängigkeit von Cannabis funktioniert wie alle anderen Süchte auch. Der Stoff hilft zunächst, leichter mit den Schwierigkeiten des Lebens zurechtzukommen. Er lässt Lebensprobleme für eine Weile verschwinden. Doch dann kehren sie wieder. Die Droge verhindert aber, dass der Suchtkranke nach einer Lösung sucht, und so rutscht er immer tiefer in die Krise hinein. Wenn die Ratsuchenden dann am Ende in die Ambulanz von Professor Thomasius am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf kommen, dann zeigen sie in aller Regel, zusätzlich zu den bereits erwähnten Entwicklungsdefiziten, auch psychiatrische Symptome auf. Das sind Angststörungen, das sind depressive Störungen, das sind in seltenen Fällen auch psychotische Störungen. Jugendliche, die merken, dass sie infolge des massiven Konsums in der Schule oder in der Berufsausbildung nicht mehr zurechtkommen. Und wenn wir Jugendliche mit einem schweren Cannabismissbrauch in der Ambulanz sehen, müssen wir immer berücksichtigen, dass bestimmte Problemlagen in den Konsum hineinführen und der Cannabiskonsum selbst dann wiederum auch mitunter völlig andere psychische Problematiken auslösen kann. Solche Folgen des Cannabiskonsums sind den wenigsten Jugendlichen bekannt. Manche Folgen kennen bis heute nicht einmal die Experten. Was der massive Missbrauch von Cannabis bei 13-, 14- oder 15-Jährigen anrichten kann, darüber wissen wir bis heute noch wenig. Bekannt ist, dass Cannabis die Leistungen des menschlichen Gehirns beeinträchtigt. Zu langfristigen Schäden kommt es nicht, zumindest nicht nach dem derzeitigen Stand der Forschung. Was aber passiert, wenn Jugendliche schon mit 12 oder 13 Jahren massiv Cannabis rauchen? In diesem Alter befindet sich das Gehirn in einem starken Veränderungsprozess und könnte durchaus bleibende Schäden davontragen. Diese Frage, die Sie jetzt stellen, nach den Einflüssen im Gehirn bei jugendlichen Cannabiskonsumenten, dürfte ja die spannendste Fragestellung für die Cannabisforschung der nächsten 10 Jahre sein. Und zwar sowohl in der Grundlagenforschung wie auch in der klinischen Forschung. Das Einstiegsalter von Jugendlichen bei Cannabis sinkt. Inzwischen liegt es bei 16,4 Jahren. Und diejenigen, die Beratungsstellen aufsuchen, haben oft sogar schon mit 15 mit dem Kiffen begonnen. Ob sich der Cannabiskonsum nicht doch dauerhaft auf die Denkfähigkeit auswirkt, wird zurzeit am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf erforscht. Die Ergebnisse dieser Forschungen sind für die Vorbeugung gerade bei den jungen Cannabiskonsumenten wichtig. Cannabis ist zwar als Droge nicht generell und für jeden gefährlich. Ein hohes Risiko, abhängig zu werden, besteht allerdings für die, die sehr früh in den Konsum einsteigen. Aber auch andere Probleme zum Zeitpunkt des Konsumbeginns erhöhen das Risiko, süchtig zu werden. Aufmerksamkeitsprobleme zum Beispiel oder Verhaltensstörungen. Das alles muss eine gute Präventionspolitik glaubwürdig vermitteln, will sie die Jugendlichen auch erreichen. Jugendliche zu erreichen, die noch nicht kiffen, das ist ein Ziel der Prävention. Jugendliche anzusprechen, die bereits Erfahrungen mit Cannabis haben, das andere. Für diejenigen, die wegen ihres Cannabiskonsums auffällig geworden sind, etwa im Straßenverkehr, gibt es in Deutschland seit 5 Jahren das erfolgreiche Interventionsprojekt FRED. Die Teilnehmer werden in 5 Sitzungen über Cannabis informiert und können über ihre persönliche Situation sprechen. FRED wurde zunächst in 15 Städten aus Bundesmitteln finanziert. Mittlerweile führen es Städte und Länder in eigener Regie weiter. Bleibt noch der letzte und wohl schwierigste Bereich, die Hilfe für diejenigen, denen der Cannabiskonsum völlig entglitten ist und die Unterstützung brauchen, um aus dem Kreislauf der Sucht herauszufinden. Die Hürden für sie, zum Beispiel eine geeignete medizinische Einrichtung zu finden, sind in Deutschland nach wie vor hoch, betont Professor Rainer Thomasius. Modelle wie unsere UKE-Drogenambulanz sollten deutschlandweit verbreitet werden. Hier stellt sich wieder die Frage des Finanzierungsmodells. Leider ist bisher kein anderes Bundesland in Deutschland bereit gewesen, einen ähnlichen Finanzierungsmodus wie in Hamburg zu finden, wo wir Hilfestellung für Betroffene zu einem sehr frühen Stadium der Suchtentwicklung auf Krankenschein durchführen können. Die neue Bundesregierung wird die Drogenpolitik ihrer rot-grünen Vorgängerin weiterführen. Dazu gehört unter anderem, dem veränderten Drogenkonsum Rechnung zu tragen und noch mehr als in der Vergangenheit vor Cannabis, Alkohol und Zigaretten zu warnen. Und noch stärker auf den Bereich der Prävention zu setzen, um jungen Menschen wie Christina Lindberg, die sich von Cannabis eine Abkürzung zum Glück erhoffen, den Weg in die Sucht zu ersparen. Eine Sucht, die Christina Lindberg nur mühsam und nach langer psychiatrischer Behandlung besiegt hat. Ich schätze, glaube ich, das Leben mehr. Persönliche Bekanntschaften genieße ich auch mehr als früher. Also früher war ich nicht richtig irgendwie an Leuten interessiert. Und heutzutage interessiere ich mich halt für viele Menschen, finde das interessant, die ganzen Persönlichkeiten und so. Und Schule bringt mir unheimlich viel Spaß, mache ich gerne was für und... Ja, also ich finde das Leben so fast schöner als wie damals mit den Drogen. Durch diese schlimme Zeit, durch die ich auch gegangen bin, schätze ich das Leben auf jeden Fall mehr. Auch die Kleinigkeiten und die schönen Dinge, ja.